Hallo und wieder einmal willkommen zu dieser kleinen Beitragsreihe über das Filmfest Schleswig-Holstein. In diesem Interview haben wir heute Antje Huber zu Gast, die ihren Film Garden – Wir gehen als Sieger aus der Schlacht am Sonntag gezeigt hat, innerhalb der Luschan-Reihe dieses Filmfestes. Das Luschan ist dieses Jahr eine Neuerung beim Filmfest. Die Woche vor dem eigentlichen Filmfest werden ausgesuchte Filme gezeigt, die von Schleswig-Holstein gefördert wurden oder dort gedreht worden sind. Der Film von Antje Hubert ist dabei ein Porträt des Kieler Stadtteils Garden gewesen. In diesem Film kam der Stadtteil durch seine Bewohner selbst zu Wort. Das Besondere dabei, der Film ist heute 21 Jahre alt und war damals einer der ersten Filme von Antje Hubert, die wir dann auch direkt danach im Anschluss in der, wie sie sich selbst vorstellen würde. Also, ich bin Antje Hubert, habe sehr lange in Kiel gelebt, studiert an der Mutesius-Hochschule. Da fragt man sich, die Mutesius-Schule ist jetzt nicht gerade für ihren Filmschwerpunkt bekannt. Wie kam da die Begeisterung zum Film? Also ich habe hier in Kiel an der Mutesius-Hochschule studiert, habe da meinen Abschluss in Kunst gemacht, sollte eigentlich Kunstpädagogin werden, habe aber schon im Studium ganz viel mit Video gemacht und habe dann in einer Filmwerkstatt in Kiel, damals noch in der Volkshochschule, angefangen zu arbeiten. Und wir haben ausgestattet, ich weiß nicht, wie weit die Filmwerkstatt bekannt ist, da können Filmemacher Geräte ausleihen, Schnittplätze mieten, sich beraten lassen. Das gibt es heute immer noch, das sind jetzt nicht mehr in der Volkshochschule, sondern hier in der Pumpe. Und da habe ich angefangen zu arbeiten und habe Regieassistenzen gemacht bei Dokumentarfilmern, die da kamen und sich Geräte ausgeliehen haben. Und da habe ich dann die Assistenz gemacht. Und fand Dokumentarfilm so spannend, dass ich dann irgendwann angefangen habe, das selber zu machen. Also von der Regieassistenz in den Regiesessel. Doch wie kommt eigentlich eine Frau, die aus Celle kommt, auf die Idee, einen Film über Kiel Garden zu machen? Ja, ich habe hier in Kiel gelebt. Also ich habe in Kiel studiert. Also ich habe erst in Braunschweig studiert, dann habe ich in Kiel studiert, habe hier mein Examen gemacht und dann eben, wie gesagt, in der Filmwerkstatt gearbeitet, habe mit Filmemachern zu tun gehabt, habe Kurzfilme gemacht. Und habe dann in Garden auch gewohnt. Eine kleine Dachwohnung gehabt, eine nette Nachbarin und überhaupt habe mich da sehr wohl gefühlt. Meine beste Freundin wohnte schräg gegenüber und bin jeden Tag durch Garden gelaufen und habe Leute kennengelernt. Und da lag es irgendwie schon nahe, dann auch mal eine Kamera mitzunehmen. Und dann ist der Film auf die Art und Weise entstanden. Wie bereits erwähnt, kommt Antje Hubert ursprünglich aus Celle. Studiert hat sie in Kiel und mittlerweile wohnt sie in Hamburg. Da fragt man, hat sie denn jetzt überhaupt noch einen Bezug zu Garden? Ich habe den Film jetzt ja wirklich lange nicht gesehen. Also fast 15 Jahre würde ich jetzt mal sagen, dass ich den Film gar nicht gesehen habe und bin auch ganz lange nicht in Garden gewesen. Hab bis 2005, glaube ich, 2006 bin ich nach Hamburg gezogen und habe zwischendurch auch nochmal wieder in der Hansastraße in Kiel gewohnt, also nicht nur in Garden. Und habe auch ganz lange keinen Bedarf gehabt, weil ich habe mich an Garden ziemlich abgearbeitet. Also es war nicht nur der Film, sondern es war auch eine Geschichtswerkstatt, die wir zusammen gemacht haben mit der Volkshochschule hier in Kiel. Haben die Geschichte der 30er, 40er Jahre aus der Perspektive von damals Kindern, also von ältere Leute sind zu uns gekommen, haben Fotos gebracht, haben erzählt, wie sie damals in Garden aufgewachsen sind. Wir haben eine Ausstellung gemacht, wir haben ein Internetportal gemacht. Wir haben Vorträge gemacht, also es war eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Stadtteil und es war aber damals, zumindest Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war das schon so, dass es, gerade weil ich auch viele Leute kannte, ziemlich frustrierend auch in Garden war, weil ich immer das auch gesehen habe, wie Freunde von mir, Bekannte einfach auch nicht mehr konnten, irgendwie nicht mehr zurechtkamen mit ihrem Leben und brauchte da auch eine Gartenpause und das hat mir auch, glaube ich, ganz gut getan. Jetzt allerdings, jetzt auch gerade nach dem Gespräch, gerade eben wieder im Kino, bin ich schon sehr neugierig, auch mal wieder zu gucken, wie es denn da jetzt eigentlich aussieht in Garden. Offensichtlich hat sich doch sehr viel verändert. Der Film feierte Premiere 1998. Also einmal kurz Kopf rechnen, er ist 21 Jahre alt. Da war natürlich die Frage, sitzen Leute von damals im Publikum oder haben sie überhaupt noch Kontakt zu irgendwelchen Personen, die in diesem Film eine Rolle gespielt haben? Leider nicht. Ich habe mich auch noch nicht bemüht, das zu tun. Also es ist ja immer sehr emotional, dann auch irgendwie nach so langer Zeit die Leute wiederzufinden. Und es ist ja nicht wie beim Spielfilm. Das sind ja keine Schauspieler, die dann irgendwie ihre Rolle spielen, sondern es sind ja Leute, deren Leben geht auch weiter. Und ich habe eigentlich bei allen meiner Filme immer einen sehr guten Kontakt zu den Protagonisten, sagt man ja so im Film, auch über den Film hinaus, länger auch noch. Und in Garden war es ja auch so, dass ich ganz viele Leute auch noch nach dem Film gut kannte. Also Willy Bormann, hatte ich ja gerade eben auch erzählt, auch bis zu seinem Tod noch mit begleitet habe. Und jetzt aber nicht mehr. Also jetzt ist es schon wirklich, sind die Fäden lange abgebrochen nach Garden. erwähnter Willy Bormann, war ein Boxer und langes SPD-Parteimitglied. Zum Zeitpunkt des Films war er bereits 83 Jahre alt. Aber wie hat Antje Hubert eigentlich solche Personen gefunden? Sind die ihr einfach über den Weg gelaufen? Oder gab es Menschen, die einfach gesagt haben, den muss man treffen? Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also Willy Bormann, glaube ich, da hat man mir auch gesagt, Mensch, den musst du kennenlernen. Also wenn du Garden kennenlernen willst, dann musst du auch Willy Bormann kennenlernen. Es war leicht, ihn zu treffen, weil er wirklich immer auf der Straße unterwegs war, auch mit seinem Hut. Also er hat immer einen Hut auf, sehr elegant auch gekleidet. So. Und den konnte man nicht übersehen, damals im Garten. Und dann habe ich ihn irgendwann angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Man sieht ja, brachte dann, also man sieht es, glaube ich, im Film ganz gut. Er kommt mit seinem Kuchen da rein. Ja, kommt mal rein. Und was soll ich euch erzählen? Ach, was wollt ihr denn jetzt wissen? Müsst ihr das jetzt auch noch wissen? Und also immer so ein bisschen widerstrebend, aber dann aber auch total, war ja auch, hatte auch viel Lust, irgendwie was zu erzählen und konnte sich aber auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Weil er auch anfing, dann so eine Altersdemenz zu entwickeln und viele Sachen auch durcheinander gebracht hat, wo ich dann auch nicht mehr genau wusste, stimmt das jetzt so, was erzählt, oder das war mir dann aber auch egal. Also ich fand es einfach auch toll, wie er sich da vor der Kamera dann präsentiert und zeigt. Sie sagten, die Beziehungen zu den gezeigten Personen sind eingeschlafen, haben aber auch einmal gesagt, sie haben noch Steine im Garten. Steine, die einer der gezeigten Personen damals gesammelt hat. Uli Westphal sammelte damals nämlich Eisenbahnschienen und alte Backsteine aus der abgerissenen oder zerstörten Germania-Werft. Aber wie kamen Sie dann an diese Steine, wenn Sie keinen Kontakt mehr haben? Nee, der war ja, also nach dem Film lange, aber das ist ja nun auch schon lange her. Also wie gesagt, 2006, glaube ich, bin ich nach Hamburg gezogen und 2098 war der Film zu Ende. Also da sind ja noch 2, 8 Jahre lang dazwischen. Und in der Zeit, also während des Drehs natürlich, und also man kann jetzt auch nicht so richtig, das wäre auch jetzt falsch zu sagen, von den Dreharbeiten zu sprechen, weil das war mein Leben in Garden. Ich bin da durch die Straßen gegangen, ich habe Leute besucht und hatte halt eben die Kamera dabei. Und dann war das so. Und Uli, der hätte, also ich habe den auch nachher ohne Kamera getroffen, der hat genauso weitererzählt und der hat weiter Sachen gesammelt. Und dann war es leider so, dass er dann seine Wohnung öfter verloren hat, weil er seine Miete nicht zahlen konnte. Und dann mussten wir umziehen und ich hatte so ein kleines Auto. Und dann haben wir alles in dieses kleine Auto gepackt und sind zu der nächsten Wohnung gefahren. Und allein diese Sachen ins Auto packen war schon, da habe ich auch noch ganz viele Aufnahmen. Das müsste ich irgendwann mal raussuchen wieder, weil das war wirklich Abenteuer, weil der hat ja die Sachen nicht eingepackt, sondern er hat erstmal jedes Ding einzeln angeguckt, bevor er es in den Karton getan hat. Das hat Stunden, das hat tagelang gedauert, bis wir einen Umzug fertig hatten mit Uli und seinen ganzen Sachen. Da fragt man sich, Sie als Umzugshelfer, was war denn so das Skurrilste, was er gefunden hatte? Und sein Fundsachen, also diese Schienen war schon sensationell, weil wer sammelt freiwillig runtergefahrene Eisenbahnschienen? Das fand ich schon, und die waren irre schwer. Also dann hat er, also gut, er hatte ganz viele Sachen, also auch diese Ziegelsteine sind natürlich ganz wunderbar, weil da sind diese Stempel noch drin von den Ziegeleien. Also deswegen sieht man Mordhorst und so, das sind die Namen von den Ziegeleien, die sind da eingestempelt. Und das macht ja heute keine Ziegelbrennerei mehr. Und das sind schon richtige Wertstücke, die liegen auch bei mir noch im Garten zum Teil. Also die habe ich von ihm geerbt. Aber viel toller ist noch, dass er aus diesem ganzen Müll, den er da hatte, ab und zu auch Kunstwerke gemacht hat. Zum Beispiel eine ganz wunderbare Krähe aus Metallspänen, Metallresten, die er da auf dem Werftgelände gefunden hat und wieder zusammengeschweißt hat und so. Das habe ich auch noch zum Teil gerettet aus diesen ganzen Umzügen, wo dann immer mehr Sachen verloren gegangen sind. Wo er auch mal einen Mieter hatte, der dann irgendwie, weil ihn rausgeschmissen hat aus der Wohnung, alle seine ganzen Sachen in einen Container verfrachtet hat und wir dann in so einer Nacht- und Nebelaktion noch diesen Container durchstöbert haben nach Fotos und Negativen und solchen Sachen, die haben wir alle wieder rausgezogen, was wir noch so retten konnten. Jetzt einmal die Frage, was würden Sie technisch heute anders machen? Viele Personen gibt es tatsächlich nicht mehr, aber was würden Sie alleine auf technischer Seite heute anders machen, wenn Sie diesen Film heute noch einmal machen würden? Na, ich mache ja weiterhin Filme und habe inzwischen auch immer einen Kameramann oder eine Kamerafrau dabei. Also ich arbeite jetzt schon im Team, auch kleine Teams, das ist mir immer wichtig gewesen, geblieben, immer höchstens zu zweit solche Dreharbeiten zu machen. Und ich war jetzt, weil ich den Film ja auch lange nicht gesehen habe, war ich wirklich irgendwie auch überrascht von mir selber, so nicht dabei, mich zu sehen als Anfängerin, Filmemacherin und von dieser Unbefangenheit, die man sich jetzt als Filmemacher immer wieder neu erarbeiten muss, weil man viel mehr darüber nachdenken muss, was mache ich für einen Film, man muss Konzepte schreiben, man muss Gelder beantragen, man muss alles irgendwie vorher fixiert haben, es wird eigentlich auch immer schlimmer. Und das habe ich damals überhaupt gar nicht und bin losgezogen und habe die Leute befragt und habe die erzählen lassen, habe nicht, also das war, also das finde ich was, was mich sehr berührt hat, das nochmal wieder zu sehen und auch daran erinnert hat, dass das eine Qualität hat, die ich mir auch gerne wieder, also die ich mir immer wieder erarbeiten muss für meine ganzen Filme auch. Dann jetzt einmal noch gefragt, sind Sie in 20 Jahre später mit Ihren neuen Maßstäben mit diesem Film immer noch zufrieden? Na, ich kann natürlich, also wenn ich die Kamera sehe, dann denke ich auch um Himmels Willen, also Antje, halt mal die Kamera still so, oder was machst du da jetzt eigentlich? Aber nee, es sind, also wenn man das jetzt alles mal so mit einbezieht, dass das nun wirklich auch der erste Film ist und da sind viele, also ich mag das gerade total gerne, dieses Hingehen, die Leute machen lassen, schon, also man merkt ja, dass ich drüber nachgedacht habe, allein durch den Schnitt, da sind wirklich Sachen drin, die gefallen mir tatsächlich gut, also überraschend gut. Zufrieden ist man als Filmemacher nie mit seinen Filmen, das darf man ja auch gar nicht sein. Aber heute arbeiten Sie dann doch schon ein wenig anders, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt eine Kamerafrau. In dem neuesten Film Von Bananenbäumen träumen, das ist dann alles ein bisschen anders technisch umgesetzt? Ja, da ist ein Kameramann, da ist Musik dabei gewesen. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Da ist jemand, der sogar Animationen gemacht hat. Aber dieses sich auf Menschen einlassen, ich glaube, das ist geblieben. Also so dieses sich vorbehaltlos auf die Menschen einlassen, denen vertrauen, dass die mir vertrauen, so, das ist ja die wichtigste Basis beim Dokumentarfilm, dass man gegenseitig Vertrauen hat, dass das, was jetzt passiert, auch so der Würde der Leute auch wieder gerecht wird. So. Und das ist ja nicht so einfach. Und wir danken auf jeden Fall an Hubert für Ihr Vertrauen in uns und danken für das gegebene Interview. Genau wie dem Filmfest SH und natürlich euch, dass ihr Lust hattet zuzuhören. Mir bleibt an dieser Stelle dann nur noch einmal auf die Sendung am 14.05. zu verweisen, in der wir von 22 bis 24 Uhr eine kleine Zusammenfassung des Filmfestes geben. Und außerdem werden wir die ganze Woche über noch weitere Interviews hochladen.